haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Hellseher. In einem Land, in dem das Vereinswesen mindestens genauso wichtig ist wie der Nationalfeiertag oder Siege der heimischen Skifahrer, darf man sich nicht darüber wundern, dass die seltsamsten Vereine von den seltsamsten Mitgliedern gegründet werden. Frau Ackermann war Präsidentin eines solchen Vereines. Unser Verein existiert seit 5 Jahren. Ich habe ihn gegründet, damit wir endlich organisiert sind. Und wer ist wir? Wie es der Name schon sagt, richtet sich der Verein Hellseher im Nebenberuf an alle Hellseher, die ihre Tätigkeit nicht hauptberuflich ausüben. Weil sie nur am Feierabend in die Zukunft sehen können. Weil wir nicht davon leben können und wollen. Hellsehen ist eine Gabe, damit soll man nicht Geld verdienen. Unseren Mitgliedern ist es zwar erlaubt, mit Auftritten Geld zu verdienen, allerdings dürfen diese Honorare insgesamt 10.000 Franken im Jahr nicht übersteigen. Und wo treten Sie als Hellseherin auf? Ich trete überhaupt nicht auf. Ich kann nur hell sehen, wenn ich alleine bin. Und auch dann nur ganz bestimmte Dinge. Ich sehe zum Beispiel regelmäßig voraus, wenn es in Südaustralien zu einem Busunglück kommt. Sie könnten die Menschen mit einem Fax warnen. Das geht leider nicht. Ich sehe das Unglück dann, wenn es geschieht. Sie haben sozusagen eine Verbindung zu einer Livecam in Südaustralien. Ich sehe das Unglück nicht, ich spüre es. Im linken Knie oder im rechten Zeh? Ich weiß, einem Laien fällt es schwer, sich so etwas vorzustellen. Das ist einer der Gründe, weshalb ich den Verein gegründet habe, damit wir uns austauschen können. Und was möchten Sie mit mir austauschen? Eine Leiche. Die habe ich zurzeit nicht im Sortiment. Einer aus unserem Verein ist tot. Man hat ihn in der Badewanne gefunden. Angeblich ist er ertrunken. Sie aber glauben an eine Verschwörung aller Geheimdienste und aller Schwarzseher dieser Welt. Stadler war ein Angeber und Trinker. Er hat an Vereinsanlässen und in Bars als Hellseher gearbeitet. Unseriös. Er war meistens betrunken und wahrscheinlich war er gar kein Hellseher. Aber dieses Ende hat er nicht verdient. Und was spricht dagegen, dass er besoffen in die Wanne stieg und ertrank? Stadler badete nie. Er hat immer geduscht. Und das konnten Sie sehen, obwohl es nicht in Südaustralien stattfand. Wir waren fast 1 Jahr zusammen. Ich hielt es aber nicht mehr aus, weil er immer mehr trank. Er sagte, je mehr er trinkt, umso besser kann er hell sehen. Das ist natürlich Unsinn. Hellsicht muss mit Nüchternheit gekoppelt sein. Deshalb ziehe ich es vor, nur das Dunkle zu sehen. Wenn Stadler ermordet wurde, dann möchte ich gerne wissen, weshalb und von wem. Ich machte sie auf meine Tarife aufmerksam. Frau Ackermann lächelte und überreichte mir einen Umschlag. Ich staunte nicht schlecht. Offenbar verdiente sie genug, um sich meine Dienste für eine ganze Woche zu sichern. Bei der Polizei war die helle Sicht durch dunkle Gemüter getrübt. Sehen Sie, Maloney, dieser Stadler lag in der Badewanne. Der Kopf unter Wasser, die Füße auf dem Badewannenrand. Das ist nicht ungewöhnlich. Wahrscheinlich wollte er sich auch gleich noch die Haare waschen oder dass dabei die Socken nass wurden. Was denn für Socken? Stadler trug in der Badewanne Socken. Auch das ist nicht ungewöhnlich, Maloney. Es gibt Männer, die ziehen ihre Socken auch im Bett nicht aus. Und es gibt Polizisten, die schrauben ihren Kopf auch im Dienst nicht auf. Der Tote hatte fast 2 Promille im Blut. Sie kennen sich daran aus, Maloney. Mit 2 Promille ist ein Mensch nicht mehr in der Lage, klar zu denken und zu handeln. Wahrscheinlich hat er nicht einmal realisiert, dass er im Wasser untertauchte. Wahrscheinlich hat er nicht einmal realisiert, dass er ermordet wurde. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen, Maloney. Die Tür war nicht gewaltsam geöffnet. Die Leiche wies keine typischen Hämatom-Symptome auf. Und es gab auch keine Zeugen, die etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Es gibt aber eine ehemalige Freundin des Toten, die behauptet, dass Stadler nie in die Wanne stieg. Gewohnheiten können sich ändern, Maloney. Vor allem, wenn Liebe im Spiel ist. Männer hören auf zu rauchen, zu trinken, zu spielen und zu morden, wenn die Richtige kommt. Vielleicht war dieser Stadler frisch verliebt. Und seine Angebetete badet täglich 3-mal in Milch. Oder Champagner, und er wollte ihr nicht nachstehen. Stadler wurde in einer Wanne voll Champagner tot aufgefunden. Kein Champagner, normales Leitungswasser. Allerdings angereichert durch eine Flasche Schnaps, die im Wasser lag. Vielleicht hat Stadler die Badewanne mit seinem Bett verwechselt. Alles ist möglich, Maloney. Von meiner Klientin erfuhr ich, dass Stadler sich regelmäßig mit Wolfgang Bachmeier traf, einem anderen Hellseher im Nebenamt. Bachmeier lebte in einem düsteren Mietshaus mitten in der Stadt. Im Treppenhaus roch es nach verbranntem Käse und in der Wohnung Bachmeiers begrüßte mich eine Katze. Er rief mich an, mitten in der Nacht. Das war entsetzlich. Betrunken war er, entsetzlich betrunken. Er schrie mich an. Er sagte, es habe geklappt. Gesehen, habe er etwas richtig gesehen. Dann lachte er und hängte den Hörer ein. Was hatte er gesehen? Wir hatten völlig unterschiedliche Denkansätze. Ich behaupte, dass man Hellsichtigkeit trainieren kann. Wie ein Athlet muss man täglich trainieren. Stadler aber glaubte, dass alles bereits in einem drin steckt, dass man nur Barrieren hat, die man abbauen muss. Er hat gesoffen, weil er glaubte, dadurch seinen Verstand auszuschalten und seinen sechsten Sinn zu befreien. Das ist natürlich Unsinn. Trainieren muss man. Ich trainiere seit einem halben Jahr 6 Stunden täglich. Und ich habe bereits erste Erfolgserlebnisse. Einer Nachbarin lief der Hund weg. Ich habe ihr vorausgesagt, dass er zurückkommen wird. Und so geschah es auch. Gut, eigentlich war es nicht ihr Hund. Genau genommen war es gar kein Hund, sondern eine Katze, diese hier. Aber es ist immerhin ein Anfang. Vielleicht muss ich härter trainieren. 8 Stunden am Tag? Hat Stadler Ihnen gesagt, was er im Suff gesehen hat? Er wollte nur angeben, rief mich regelmäßig an, immer spät, nachts immer betrunken. Er hat nicht auf mich gehört. Du musst trainieren, habe ich ihm gesagt. Er aber hat nur gelacht, haha, und gesoffen. Ich fuhr zurück in mein Büro. Nachdem ich mich um eine einsame Whiskyflasche gekümmert hatte, klingelte mein Handy und die Stimme meiner Klientin drang an mein Ohr. Sie wollte mich unbedingt sehen. Ich trank unterwegs einen Espresso und traf auf ein großes Durcheinander. Jemand war in der Wohnung. Sie haben einen Schlüssel zu Stadlers Wohnung. Ich bin hier ein Jahr lang ein- und ausgegangen. Es hat in der Wohnung ein paar Dinge, die mir gehören. Und die wollten Sie heute Nacht nach Hause schleppen? Jemand war vor mir da und hat alle Schubladen durchwühlt. Sieht ganz danach aus. Der Mörder ist an den Tatort zurückgekehrt. Spricht jetzt die Hellseherin oder die Krimileserin? Weder noch. Wer sollte sonst in die Wohnung einbrechen? Es gibt Einbrecher, die mit Leidenschaft Todesanzeigen lesen. Seltsam ist nur, dass kein Geld gestohlen wurde. Stadler bewahrte immer etwas Geld in der Küche auf. Für Notfälle. Ein paar 100 Franken. Und die sind noch da? Jetzt nicht mehr. Sie haben das Geld eingesteckt. Ich habe ihm ein Jahr lang den Schnaps finanziert. Das ist Diebstahl. Wen kümmert das schon? Stadler ist tot und eine Familie hat er nicht. Ich bin die Einzige, die sich für die Wahrheit interessiert. Ich habe einen Zettel gefunden. Ein Autogramm des Mörders? Eine Skizze. Hier, sehen Sie. Und was soll das darstellen? Ich fand die Skizze unter dem Kopfkissen. Sie muss ihm wichtig gewesen sein. Sie glauben, dass der Einbrecher nach der Skizze suchte? Das wäre doch immerhin möglich, oder? Ich schaute mir die Skizze genauer an. 2 Pfeile zeigten auf einen Punkt, der von 2 Säulen oder Pfeilern umrahmt war. Mehr war darauf nicht zu erkennen. Von meiner Klientin erfuhr ich, dass Stadler an seinem letzten Abend in einer Bar aufgetreten war und dort die Gäste mit seinen hellseherischen Gaben beglückt hatte. Es war bereits nach Mitternacht, als ich in der Bar eintraf. Sind Sie Steuerberater oder Bankangestellter? Für Sie werde ich sogar zum Politiker, wenn es sein muss. Politiker ist schlecht. Die sind ständig unterwegs und im Fernsehen. Ich brauche etwas Solides, einen Langweiler. Einen Mann, der sich für nichts interessiert und dazu 2 Kinder, die nicht besonders begabt sind. Das klingt nach einer Schweizer Durchschnittsfamilie. Genau das ist es. Ein Mann und 2 Kinder. Dann weiß ich wenigstens, weshalb ich unglücklich bin. Und jetzt wissen Sie es nicht. Das Leben nach Mitternacht ist entweder grandios oder deprimierend. Meistens ist es deprimierend. Und wie war es vor 2 Tagen, als der Hellseher Stadler hier in der Bar auftrat? Katastrophal. So wie jetzt? Viel schlimmer. Dieser Hellseher war besoffen. Niemand hörte ihm zu. Was genau hat er gesagt? Ich sagte doch gerade, dass ihm niemand zugehört hat. Ich war voll und ganz damit beschäftigt, ihm ständig ein neues Glas zu bringen. Er hat unglaubliche Mengen in sich reingeschüttet. Alles auf Kosten des Hauses. Und kriegt dafür auch noch eine Gage. 500 Franken für den Quatsch. Als Stadler ging, ist ihm jemand gefolgt. Er ist mit einer Nutte weg. Die hat gesehen, wie er das Honorar einsteckte und hat sich an ihn rangemacht. Hat die Dame einen Namen? Klar, haben alle einen Namen. Mein Name ist Maloney. Ich merke mir keine Namen. Und wie finde ich die Dame, wenn ich ihren Namen nicht weiß? Sie steht vorne an der Ecke. Wenn sie nicht gerade arbeitet. Aber nach Mitternacht ist nicht mehr viel los. Viel zu kalt. Was ist eigentlich mit diesem Stadler? Er ist tot. Wahrscheinlich wurde er ermordet. Wenn man stirbt, soll man angeblich ein helles Licht sehen. Das sagen viele, die klinisch tot waren und dann wieder aufwachen. Ein bisschen mager finden sie nicht? Ich meine, lohnt es sich zu sterben, nur damit man nachher ein helles Licht sieht? Wenigstens ein zweistündiges Feuerwerk sollte drin liegen. Da arbeitet man ein Leben lang, zahlt Steuern und am Schluss gibt's nicht mal ein Feuerwerk. Ich bestellte mir einen Whisky und die Barfrau erzählte mir von einem Mann, den sie mit einem Schlag in die Magengrube so sehr verletzt hatte, dass er seither an Verdauungsproblemen litt. Ich blieb auf Distanz und besuchte in der eisigen Kälte die Dame, die an der Ecke stand. Ich mache gleich Feierabend. Lust auf ein Quickie? Mehr liegt nicht mehr drin. Bin erledigt und habe morgen früh eine Vorlesung an der Volkshochschule. Donnerwetter! Sie führen ein echtes Doppelleben. Nein, aber der Spruch zieht immer. Ich hatte schon Freier, die mir ein Studium finanzieren wollten. Und was war mit dem Hellseher, den Sie in der Bar da vorne kennenlernten? Wann war das? Vor ein paar Tagen. Ach so, der besoffene Typ, der in der Bar Geschichten erzählte. Er war Hellseher. War? Hat er sich zu Tode gesoffen? Er ist in der Badewanne ertrunken. Hm, auch nicht schlecht. Waren Sie in seiner Wohnung? Sie fragen ein bisschen viel und bezahlen ein bisschen wenig. Wie viel kosten 5 Minuten Fragen? Ein Quickie ist 100. Ich lade Sie zu einem Drink ein. Meinetwegen. Aber wenn Sie mir von Ihrer trostlosen Ehe erzählen, hau ich ab. Sie zeigte in eine Nebenstraße. In der rauchigen Bar war die Hölle los. Wir zwängten uns auf 2 Barhocker und ich bestellte 2 Drinks, die zusammen schon beinahe ein Quickie kosteten. Ich heiße Jaska, nicht wirklich, aber das spielt um diese Zeit keine Rolle. Hier fühle ich mich wohl, in dem Lärm bin ich aufgehoben, da kann mir nichts passieren. Waren Sie mit Stadler hier? Ich bot ihm die ganze Nacht an für die 500, die er gekriegt hatte. Er aber hatte keinen Bock auf Sex, hat wirres Zeugs geredet. Hat er eine Skizze gezeichnet? Wieso fragen Sie, wenn Sie sowieso schon alles wissen? Stadler ist vermutlich in jener Nacht ermordet worden. Oh, dann habe ich ja richtig Glück gehabt. Wenn ich bei ihm gewesen wäre, hätte es mich vielleicht auch erwischt. Was genau ist an dem Abend in der Bar geschehen? Der Hellseher soff und redete, die Gäste hörten ihm nicht zu. Mir war langweilig und draußen war es fürchterlich kalt. Einer spendierte mir einen Gin Tonic, verzog sich aber gleich, als ich ihm sagte, dass es später noch teurer für ihn werden könnte. Hat sich einer der Gäste seltsam benommen? Ja, da war einer. Der kam richtig ins Schwitzen. Zuerst dachte ich, das liegt an mir. Er schaut ab und zu mir rüber, aber als ich ihm zublinzelte, hat er weggeschaut und mich danach nicht mehr beachtet. Was sagte Stadler, bevor er die Skizze anfertigte? Sagt, er sehe Geld, viel Geld. Sagt er auch, wo er das Geld sieht? Und wenn er das gesagt hätte, wäre ich sofort dorthin geeilt. Er sagte aber nur etwas von einem Güterbahnhof und einer Schaufel. Die Gegend um den Güterbahnhof ist in der Nacht nicht sehr empfehlenswert. Da kenne ich mich aus. Genaueres hat er nicht gesagt. Er sagte immer nur, Geld, Geld, viel Geld. Und dann verlangt er nach einem Whisky. Und danach sagt er nichts mehr. Der Mann, der schwitzte, stand auf und eilte aus der Bar. Er hat dabei einen anderen Gast angerempelt. Ich sah, wie Stadler sein Honorar kassierte und dann ging ich auf die Toilette, um mich ein wenig frisch zu machen. Den Rest habe ich Ihnen schon erzählt. So, und jetzt brauche ich noch einen Drink. Ich orderte 2 neue Gläser und staunte darüber, dass die Inflation in der Bar innerhalb Minuten zugeschlagen hatte. Die Drinks kosteten doppelt so viel wie die ersten beiden. Ich versuchte noch einmal, mit Jaska ins Gespräch zu kommen, doch sie unterhielt sich mit einem Mann in einer Sprache, die nach Osteuropa klang. Ich verließ die Bar und suchte mir ein Taxi. Meine Klientin vergnügte sich in ihrer Freizeit mit dem trainierenden Hellseher Bachmeier, der nicht gerade erbaut darüber war, dass seine neue Freundin so viel an ihren verstorbenen Ex-Freund dachte. Du musst dich von ihm lösen, dich frei machen für die göttliche Kraft. Ich trainiere jetzt 9 Stunden täglich. Kein Gedanke darf mich ablenken, kein Wunsch, keine Begierde. Alles muss der Hellsichtigkeit untergeordnet werden. Ihr Männer seid einfach bescheuert. Hellsehen ist doch kein Leistungssport. Du kannst auch 16 Stunden trainieren, es wird nichts nützen. Und Stadler? Hat die Sauferei ihm etwas gebracht? Er hat ab einem gewissen Quantum Alkohol seltsame Dinge gesehen. Das ist nicht ungewöhnlich. Es gibt Menschen, die sehen weiße Mäuse, andere sehen doppelt oder überhaupt nichts mehr. Nur ein nüchterner Geist ist fähig, Visionen zu empfangen. Durch tägliches Training kann man alles verbessern, das ist erwiesen. Ich bin sicher, dass sich in 3 bis 4 Jahren Erdbeben und Schiffskatastrophen voraussagen kann. Hat Stadler Ihnen am Telefon etwas von einem Geldschatz auf einem Güterbahnhof erzählt? Die Betrunkene reden und reden und reden. Ich habe nicht richtig zugehört. Ich war mitten im Training. Du trainierst auch nachts? Willst du deshalb nie bei mir übernachten? Nein, nein, nein. Das ist etwas anderes. Ich möchte nicht, dass du meine Visionen träumst. Ich habe nicht vor, deine Visionen zu träumen. Meine Ex-Frau hat alle meine Visionen geträumt. Sie war keine Hellseherin, aber sie hat Dinge voraussagen können, immer am Morgen nach dem Erwachen. Heute stirbt ein Politiker, hat sie gesagt. Und tatsächlich ist ein Politiker gestorben. Es stirbt wahrscheinlich jeden Tag irgendwo auf dieser Welt ein Politiker. Ja, einmal hat sie gesagt, heute verändert sich mein Leben wie Hefeteig. Und am Abend ist sie ausgezogen, weil sie einen Mann kennengelernt hat in einer Bäckerei. Und das hatte sie alles von mir. Ich träume nämlich hellsichtig. Ich kann mich aber morgens nicht mehr an meine Träume erinnern. Wenn Ihre Träume so wirr sind wie Ihr Geist im Wachzustand, dann ist das vielleicht auch besser so. Ich will dir deine Visionen nicht wegnehmen, weder nachts noch tagsüber. Ich suche mir einen anderen Mann. Für Temporäreinsätze bin ich durchaus zu haben. Sie halten den Mund und suchen Stadlers Mörder. So viel Freundlichkeit machte mich stark genug für einen Besuch auf dem Polizeipräsidium. Dort wurde ich darüber aufgeklärt, dass Hellsehen aus polizeitaktischer Sicht völliger Humbug ist. Sehen Sie, Maloney, Visionen sind nichts anderes als Kurzschlüsse im Gehirn. Wir haben über ein Dutzend angebliche Hellseher getestet. Wir setzen sie in einen Raum und sie mussten voraussagen, wie der Beamte aussieht, der als nächster durch die Tür kommt. Die konnten nicht mal einen Brillenträger von einem Bartträger unterscheiden. Alles Hamburg. Humbug, Maloney. Und was ist mit Stadler? Er hat am Abend, bevor er ermordet wurde, ein Geldversteck bei einem Güterbahnhof gesehen. Stadler wurde nicht ermordet, das steht einwandfrei fest. Sagen Sie Güterbahnhof. Ist Ihnen die verbliebene Gehirnzelle ins Gehör gerutscht? Das ist seltsam, Maloney. Gestern Nacht wurde im alten Güterbahnhof ein Sicherheitsbeamter niedergeschlagen. Der Sicherheitsbeamte fragte nach dem Ausweis und der AAV-Nummer und erhielt die Schaufel auf den Kopf. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Nette Fragen werden mit Schaufelschlägen beantwortet. Der Polizist tippte ein paar Daten in den Computer und wenig später begann das Ding laut zu piepsen. Sofort eilten 2 andere Beamte hinzu und begannen aus der Bedienungsanleitung vorzulesen. Am Abend besuchte ich die unglückliche Barfrau und befragte sie nach dem schwitzenden Mann. Die Beschreibung passt auf Rainer. Ist dieser Rainer ein Stammgast? Eine Nervensäge. Hat mir schon 3-mal einen Heiratsantrag gemacht. Ist aber hässlich und arm. Ich habe ihm gesagt, komm wieder, wenn du reich bist. Und? Ist er wiedergekommen? Vor einer Woche sagt er mir, dass er schon bald sehr, sehr reich sein werde. Dummes Geschwätz. Was soll ich von einem Mann halten, der an 2 Abenden hintereinander den gleichen Anzug trägt? Und weshalb schauen Sie mir auf die Schuhe? Männer, die billige Schuhe tragen, sind entweder arm oder geizig. Wie heißt der arme Schuhemann Rainer mit Nachnamen? Er hat mir seine Karte gegeben. Billiger Automatendruck. Und die Straße, in der er wohnt, ist auch nicht gerade erste Sahne. Bei der Polizei traf ich auf einen müden Beamten in billigen Schuhen. Als ich ihm das Resultat meiner Ermittlungen in Form einer Adresse unter die Nase hielt, gähnte er. Wenig später legten wir uns in einem Dienstwagen auf die Lauer. Dieses Modell wurde für Spezialeinsätze bei minus 20 Grad entwickelt. Die Scheiben frieren garantiert nicht ein und es setzt sich auch kein Schnee fest. Leider verbraucht der Wagen 10 Liter Benzin in der Stunde. Wird der Benzinverbrauch seit neuestem in Stunden gemessen? Die 10 Liter verbraucht er, wenn er wie jetzt einfach nur rumsteht. Standheizung, Maloney. Und wie viel Sprit verbraucht er auf 100 Kilometer? So weit bin ich mit dem Wagen noch nie gefahren. Das Problem ist die Heizung, Maloney. Während er fährt, heizt er die Sitze auf. Spätestens nach 10 Kilometern holt man sich Brandblasen am Hinterteil. Und weshalb verschrotten Sie die Limousine nicht? Dieser Wagen ist ein Geschenk des Sultans von irgendeinem dieser Ölländer. Wenn wir das Auto verschrotten lassen und er das erfährt, kann das zu diplomatischen Spannungen führen. Wir haben in der Stadt mehrere Webkameras installiert. Einer unserer Beamten hat die Aufgabe, dreimal täglich mit diesem Wagen an einer der Kameras vorbeizufahren. Das freut den Sultan. Da vorne ist das der Wagen. Ja. Das ist Rainer Stade. Wetten, dass er eine Schaufel in seinem Wagen hat. Wenn es zu heiß wird, sollten Sie einfach die Tür öffnen und aus dem Wagen springen. Er grinste sein grauenhaftes Grinsen und fuhr los. Schon nach wenigen Metern spürte ich die Erwärmung unter meiner Hose. Glücklicherweise fuhr Stade nur auf ein verlassenes Fabrikgelände auf Stadtgebiet. Es lag neben Bahngleisen. Er packte die Schaufel aus und wir folgten ihm. Das Graben auf diesem Gelände ist bei Gefängnis nicht unter 60 Jahren verboten, Herr Stade. Sie kennen mich? Wonach graben Sie? Ich weiß es nicht. Ich bin geistig verwirrt. Ich habe zu viel Vitamine geschluckt. Ich möchte nach Hause. Der Mann ist verwirrt, Maloney. Soll ich ihn erschießen? Ich weiß nicht, wer ich bin. Sind Sie Schwester Gertrud? Haben Sie die Medizin dabei? Sie haben einen Hellseher ermordet, Herr Stade. Dabei hat alles so gut funktioniert. Was hat funktioniert? Ich habe eine Bank überfallen. Es klappte alles wunderbar. Ich habe das Geld an drei verschiedenen Orten vergraben. Ein Jahr wollte ich zuwarten. Ein Jahr und danach wäre ich reich gewesen. Fast 1 Million. Und dann kam dieser Hellseher und hat eines der Verstecke genau beschrieben. Sie sind ihm gefolgt und haben ihn ermordet. Ich war außer mir. Mein Traum drohte zu platzen wie eine Seifenblase. Ich dachte, zuerst sieht er das Versteck und schon bald sieht er auch mich. Hellseher sind unberechenbar. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Es gibt Hellseher, die können Verbrechen aufklären, die vor vielen Jahren geschehen sind. Alles Unsinn, Herr Stade. Hellseher können nicht einmal voraussagen, welcher Beamte einen Raum betreten wird. Was natürlich viel wichtiger ist als jeder unaufgeklärte Mordfall. Es war ein tolles Gefühl, reich zu sein, auch wenn ich mir nichts dafür kaufen konnte. Der Polizist war Stade dabei behilflich, den Beuteanteil aus der Erde zu holen. Er war in eine Plastiktüte eingewickelt. Ich informierte meine Klientin und fuhr zurück in mein Büro. Im Fernsehen unterhielten sich mehrere Hellseher in einer Talkshow über ihre tolle Gabe. Unter ihnen war auch Bachmeier, der mittlerweile schon 12 Stunden täglich trainierte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Hellseher